Burak Bektaş wurde 22 Jahre alt. Vor 4 Jahren wurde er auf offener Straße erschossen. Ein türkischstämmiger Mann, der mit Freunden draußen war. Es gibt bis heute keine Hinweise auf den Täter. RBB-Kollege Philipp Meinhold, der hat sich seit langer Zeit intensiv mit diesem ungeklärten Fall beschäftigt. Und deshalb habe ich ihn, Philipp, eingeladen. Grüß dich, Philipp. Ja, hallo. 130 Hinweise soll die Berliner Polizei erhalten haben, allen nachgegangen. 30 Zeugen hat sie vernommen. Bei XY ungelöst war der Fall. Es gibt im Mordfall Burak Bektaş aber bis heute immer noch keinen Verdächtigen. Was weiß man denn bisher? Also man kennt natürlich den Tatablauf, wir haben ihn ja gerade schon gehört. 5 junge Männer stehen nachts an der Rudower Straße, schräg gegenüber vom Klinikum Neukölln, unterhalten sich, rauchen, trinken etwas. Plötzlich taucht ein Unbekannter auf, zieht eine Waffe und schießt auf sie. 2 werden lebensgefährlich verletzt, Burak stirbt, das weiß man. Das alles ging so schnell, dass man zu dem Täter nicht viel sagen kann, außer 40 bis 60 Jahre alt. Ein Mann hatte eine Kapuze auf, die halb sein Gesicht bedeckte. Und was die Polizei relativ schnell ausgeschlossen hat, ist, dass es ein persönliches Motiv geben könnte, das in Zusammenhang mit den jungen Männern selbst steht. Und das hat mir der Kriminalhauptkommissar Alexander Hübner von der 6. Mordkommission so erklärt. Ja, das ist eine der wenigen Gewissheiten, die wir im Zuge der Ermittlungen gewonnen haben. Ganz allein dadurch, dass die Zusammensetzung der Gruppe so zufällig ist, dass der Weg, den die beschreiben, den die nehmen an diesem Abend, das, was sie tun, dort, wo sie entlang gehen, dort, wo sie letztendlich stehen bleiben, das ist alles so hochgradig zufällig, dass niemand das geplant haben kann aus einem persönlichen Motiv heraus. Also Philipp, wir haben schon gehört, der Fall ist schwierig. Also es macht ihn so schwierig, dass man kein Muster entdecken kann? Genau. Und eben, dass das alles so überraschend und schnell passierte, dass die Angaben nicht mal für ein Phantombild reichen. Auch dazu hat Kriminalhauptkommissar Hübner mir noch etwas gesagt. Das Besondere an diesem Fall ist, dass der Täter so wenig gehandelt hat. Es gab da keine Ansprache. Der hat kein Wort gesprochen. Der hat sich da nicht mit denen vorher irgendwie auseinandergesetzt. Das bedeutet für uns auch das Problem, dass wir bei so wenig Täter handeln, wenig Schlüsse draus ziehen können, was Motivation angeht. Und bei so wenig Aktion hinterlässt jemand auch wenig Spuren. Das ist auch ein Problem in diesem Fall. Wir haben immer wieder Vorwürfe gehört, Polizei und Staatsanwaltschaft wären Hinweisen auf einen rassistischen Hintergrund nicht ausreichend nachgegangen. Ja, nach den NSU-Morden haben wir traurige Erfahrungen ja damit gemacht. Du hast dich intensiv befasst damit, du hast mit Polizei, mit Staatsanwaltschaft gesprochen. Was ist dein Eindruck? Also zunächst muss man vielleicht sagen, was für ein rassistisches Tatmotiv sprechen könnte. Und das ist natürlich vor allem, dass alle 5 jungen Männer, die da standen, einen Migrationshintergrund haben, dass kein anderes Motiv erkennbar ist. Dann der Ablauf der Tat, der einer Hinrichtung gleicht. Das Fehlen eines Bekennerschreibens, auch das ganz typisch für rechten Terror. Ja, die Tat selbst ist das Bekenntnis. Und deswegen findet der Anwalt von Buraks Familie, Mehmet Daimagüler, dass zu wenig in Richtung eines rassistischen Motivs ermittelt worden ist. Aber ich habe auch den Eindruck, dass hier noch zu stark aus dem Handbuch ermittelt wird. So haben wir es gelernt an der Polizeiakademie, so machen wir es. Ja? Nach der Zwiebeltheorie. Man guckt sich erst den ganz, ganz engen Umkreis des Opfers an, dann eine weitere Schicht, ein bisschen entfernte Bekannte und so weiter und so fort. Aber wenn man nach diesem System vorgeht, tauchen Mordmuster wie nach dem NSU gar nicht auf dem Radar auf, weil es hier keinerlei Verbindung gibt zwischen Opfer und Täter. Ja, Polizei und Staatsanwaltschaft wiederum sagen, wir haben getan, was wir konnten. Ja, es gibt keine konkreten Anhaltspunkte, denen wir nachgehen könnten. Ich finde das ganz schwer zu beurteilen, weil ich kenne die Akten nicht. Ja, ich glaube, im Zweifelsfall wird sich die Polizei da im Nachhinein dran messen lassen müssen, ob sie genug getan haben. Was man auf jeden Fall sagen kann, anders als beim NSU haben die Ermittlungsbehörden in diesem Fall nie ausgeschlossen, dass es sich um ein rassistisches Motiv handeln könnte. Ja, seit neuestem wird ein Mordfall bei uns vor Gericht verhandelt. Es geht um Luke Holland, ein junger Engländer, der wurde letztes Jahr im September ebenfalls in Neukölln erschossen. Der 63-jährige Rolf Z. ist angeklagt. Also dieser Mann ist ja nun nicht türkischstämmig, der ermordet wurde, Philipp. Es gibt dennoch eine Verbindung zum Fall Burak Bektaş, sagen die Familien von Luke und von Burak. Warum sagen die das? Na, es gibt zumindest ein paar Parallelen zwischen beiden Fällen. Ne? Beide Male wird ein junger Mann in Neukölln auf offener Straße erschossen. Beide Male gibt es keine Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer. Beide Male trifft es Opfer, die ein Täter als fremd oder ausländisch wahrnehmen könnte. Nämlich einmal eben einen jungen Briten, einmal junge Männer mit Migrationshintergrund. Dazu muss man sagen, bei Rolf Z., der jetzt angeklagt ist, wurden diverse Nazi-Devotionalien zu Hause gefunden. Also verschiedene Hitler-Bilder, eine Hitler-Büste, Helme, Militaria, lauter so ein Kram. Und irritierend ist, er taucht bereits in der Akte zu Burak auf, weil damals ein Hinweisgeber sich an die Polizei gewandt hat und gesagt hat, schaut euch diesen Mann mal an. Mhm. Ja. Die Polizei sah damals keinen ausreichenden Tatverdacht. Sie hat jetzt nochmal kriminaltechnische Untersuchungen durchgeführt, aber wieder keine Verbindung zum Mord an Burak gefunden. Das heißt aber nicht unbedingt, dass dieser Rolf Z. es nicht gewesen sein könnte, wie mir der Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärt hat. Also wir können Querverbindungen nicht feststellen. Wir können natürlich auch nicht hingehen und hundertprozentig ausschließen, dass er nicht doch etwas damit zu tun haben könnte. Das kann keiner. Aber nach unserem gegenwärtigen Erkenntnisstand spricht nichts dafür, dass er auch der Täter zum Nachteil von Burak Bektaş ist. Also so, vielleicht geht es Ihnen draußen auch so oder im Büro. Schon beim Hinhören hat man ja jetzt irgendwie den Wunsch, die müssen doch mal gefasst werden. Du hast dich so lange damit befasst, Philipp. Hast du noch Hoffnung, dass der Mörder von Burak Bektaş gefasst wird? Na, ich würde sagen, eigentlich gibt es, weil es so wenig Spuren gibt, nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Täter offenbart sich selbst oder ein Mitwisser, der sich bisher nicht geäußert hat, sagt noch etwas. Ja. Auf der anderen Seite, der Mord an Luke Holland hat gezeigt, es kann jeden Moment etwas passieren, ja, was einen neuen Tatverdächtigen aufs Tapet bricht. Von daher kann man nur hoffen und ich wünsche vor allem der Familie von Burak, die seit 4 Jahren wirklich durch die Hölle geht, dass der Mörder ihres Sohnes endlich gefunden wird. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Dankeschön, dass du zu Besuch warst. Gerne. RBB-Kollege Philipp Meinhold am Vormittag bei mir auf Radio Berlin 88.8. Vor 4 Jahren wurde Burak Bektaş erschossen. Bisher gibt es keinen Tatverdächtigen.